wilde Schießerei in München mit insgesamt 10 Toten hat die Bundesregierung in Alarmbereitschaft versetzt. Das Sicherheitskabinett kommt am Vormittag zusammen, um die Lage zu beraten. Noch ist es jedoch zu früh, um zu klären, ob das Blutbad ein Terroranschlag war. Wir wissen nur, dass ein 18-jähriger Deutsch-Iraner vor einem Schnellrestaurant am Olympia-Einkaufszentrum um sich feuerte und 9 Menschen tötete. We'll be right back. Stop. dann bleibt übrig und weiß, dass man kaputt ist. Thank you. Scheiße, mein Kreislauf.